I Want More. Das war Musik von Can. Ja, muss man kennen, die deutsche Band Can, habe ich vorhin zumindest gedacht. Aber du weißt ja auch, dass man über Musikgeschmack sich trefflich streiten kann. Und deswegen weiß der eine vielleicht mehr und die andere vielleicht ein bisschen weniger. Genau. Ich musste allerdings auch feststellen, jenseits des Namens und der Schublade, in der sie steckten, nämlich Krautrock, hätte ich auch nicht so besonders viel erzählen können. Und wer weiß, wie viele Can heute wirklich noch kennen. Warum wir darüber sprechen, leider aus einem traurigen Anlass. Der Schlagzeuger von Can, nämlich Jackie Liebezeit, ist gestern im Alter von 78 Jahren gestorben. Und einer, der uns erzählen kann, wofür er und wofür Can standen und warum man die wirklich kennen sollte, das ist Wolf Kampmann, Musikjournalist und Autor eines Buches über Can. Schönen guten Abend, Herr Kampmann. Guten Abend. Krautrock, diese Genreschublade, die haben sich meines Wissens britische Journalisten ja ausgedacht für Bands wie Can oder auch Neu. Zeigt das eigentlich schon, dass die jenseits der Heimat vielleicht dann doch bekannter und wichtiger waren als zu Hause? Ja, der Prophet gilt ja eigentlich nichts im eigenen Land und das traf auch auf Deutschland zu. Deutscher Rock war in Deutschland überhaupt gar nicht angesagt. In Deutschland hatte man Rock aus England und Amerika, während John Peel, ein bekannter britischer Radio-DJ der BBC, das ganz interessant fand, was sich so an neuen deutschen Bands gebildet hat, darüber eine Radiosendung gemacht hat und abgeleitet von einem Titel der Band Amandül, der hieß, glaube ich, Mama Düls Sauerkraut. Band spielt auf, den Begriff Krautrock abgeleitet hat, der den Briten nicht ganz ungeläufig war aus den beiden Weltkriegen. Wofür steht Krautrock denn jenseits der Herkunft aus dem damaligen Westdeutschland? Also Krautrock ist im Grunde genommen ein Sammelbegriff für alles, was damals an deutschen Bands unterwegs gewesen ist. Und deutscher Rock hieß ja sozusagen Anti-Bewegung zum deutschen Schlager. Aber es war noch ein bisschen mehr als das, weil die meisten deutschen Bands sich auch einigermaßen befreien wollten von amerikanischen und englischen Vorbildern. Also das war nicht dieser bluesgetränkte Rock. Und speziell bei Can war das eine sehr explosive Mischung gewesen aus Einflüssen von Karlheinz Stockhausen, zwei der Mitglieder. Da waren Schüler von Stockhausen gewesen und eben Jackie Liebezeit, der den Free Jazz mitgebracht hat. Wir haben ja kurz reingehört vorhin, nun kann man so eine Band wie Can vermutlich mit so einem kleinen Ausschnitt kaum komplett treffen. Wie würden Sie denn jemandem, der die Band nicht kennt, das beschreiben? Was hat diese Band so besonders gemacht? War das diese Mischung, wie Sie sagen, aus so ganz vielen Stilen? Ja, das war diese ungewöhnliche Mischung und vor allem die große Experimentierfreude der Gruppe, dass man eben versucht hat, Musik völlig neu aufzubauen. Also die Rhythmusgruppe hat nicht auf diesen normalen Rock'n'Roll-Beats oder Blues-Rhythmen und Grooves irgendwie aufgebaut, sondern die haben immer so in Zyklen gespielt. Gerade Jackie Liebezeit und der Bassist Holger Tschukai haben eine ganz, ganz eigene Rhythmik gehabt, die völlig unverwechselbar gewesen ist und bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt niemand hatte. Mittlerweile viel kopiert von allen möglichen anderen Bands bis hinein in die elektronische Musik. Und das war ungewöhnlich gewesen. Das hatte auf der einen Seite was sehr Deutsches, aber auf der anderen Seite auch was sehr Internationales gehabt, weil man viel mit Kurzwellenempfängern arbeitete und irgendwo aus der Welt irgendwelche musikalischen Signale aufnahm, die man einarbeitete in die Musik. Das Studio wurde bei Can zum Instrument. Also es waren zwar vier Instrumentalisten und zumindest auf den ersten Platten jeweils dann noch ein Sänger, der dabei war. Aber das Studio selbst als Klangkörper, als Manipulationsmöglichkeit war dann sozusagen das fünfte Instrument gewesen. Sie haben den Stil angesprochen, mit dem der Schlagzeuger Jackie Liebezeit gespielt hat. Das war ja was sehr Gleichförmiges, Monotones. Der hatte riesige technische Fähigkeiten durch seine Jazzgeschichte, hat die aber irgendwie zur Seite gestellt und so ganz simpel gespielt. Wir hören mal kurz einen Ton, wie er selber das gesehen hat, was er selber dazu gesagt hat. Das gehört einfach zu der Musik dazu, finde ich, dass man nicht die Musik überlädt mit zu viel Information. Die Kunst ist, mit möglichst wenig Information eine klare Aussage zu machen. Wie sehen Sie das? War das die große Stärke, dieses weniger ist mehr? Das war sicherlich also vor allem von Seiten von Jackie Liebezeit eine sehr große Stärke gewesen. Die anderen Musiker hatten sehr weitreichende theoretische Ansätze. Das war bei Jackie Liebezeit nie der Fall. Der wollte einfach spielen und zwar so viel wie möglich spielen, indem er so wenig wie möglich spielt. Das war auch ganz schwierig, mit ihm über seine Musik zu reden, weil er einfach immer gesagt hat, ich mach das einfach. Es war auch schwierig, mit ihm über die Vergangenheit zu reden, weil er jeweils in der Gegenwart sich aufgehalten hat, in der er gerade gewesen ist und gar nicht so viel über seine alten Errungenschaften nachdenken wollte. Nun heißt es immer, diese Band sei so einflussreich gewesen auf andere Musiker hierzulande und jenseits Deutschlands. Wie sehen Sie das? Wie groß war Ihrer Meinung nach der Einfluss von Can wirklich auf das, was so danach an Musik kam? Das können wir hier in Deutschland wirklich kaum ermessen, weil der Einfluss in Amerika, in England, Japan, Frankreich, in den Niederlanden ungleich größer gewesen ist, als das in Deutschland der Fall gewesen ist. In Deutschland ist das dann alles irgendwie so ein bisschen durch die neue deutsche Welle weggespült worden. Vorher waren Can sowieso Exoten gewesen. Kraftwerk waren viel erfolgreicher gewesen, die ja auch als Deutsch, als Krautrock bezeichnet wurden. War übrigens immer so, keine Band hat sich selber gerne als Krautrock bezeichnet. Krautrock waren immer die anderen gewesen. Kraftwerk haben gesagt, Can sind Krautrock und Can haben gesagt, Kraftwerk sind Krautrock. Und in anderen Ländern hat man aber sehr, sehr früh angefangen, auch das zu hören, was bei Can passiert ist, sowohl im Rock als auch im Jazz, dann später im Alternative Rock, in der elektronischen Musik. Also wenn ich jetzt einfach mal prominente Bandnamen aufzähle, Sonic Youth war eine Band, die sich berufen hat. Aber auch das Elektronikprojekt Viorb ist eine. Herr Kammann, bevor wir da so unsanft getrennt werden, weil hier unsere Leitung so schlecht wird, wollen wir uns von Ihnen verabschieden. Wolf Kampmann war das, Musikjournalist und Autor über den gestern verstorbenen Can-Drummer Jackie Liebezeit. Danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne. Deutschlandradio Kultur.